Zuweilen liebt auch klares Auge den Schatten und versuche zu Lust, ehe es die Not ist, in Schlaf. Oder es blickt auch gern ein treuer Mann in die Nacht hin. Ja, es ziemet sich, ihr Kränze zu Wein und Gesang, weil den irrenden sie geheiliget ist und den Toten, selber aber bestehet ewig in freiestem Geist. Aber sie muss uns auch, dass in der zaudernden Weile, dass im Finsteren für uns einiges Haltbare sei, uns die Vergessenheit und das heilig Trunkene gönnen. Gönnen das strömende Wort, das wie die Liebenden sei, schlummerlos und voll an Pokal und kühneres Leben, heilig Gedächtnis auch, wachend zu bleiben bei Nacht. Göttliches Feuer auch treibet bei Tag und bei Nacht aufzubrechen. So komm, dass wir das Offene schauen, dass ein eigenes wir suchen, so weit es auch ist. Fest bleibt eins, es sei um Mittag oder es gehe bis in die Mitternacht, immer bestehet ein Maß allen gemein. Doch jeglichem auch ist Eignis beschieden. Dahin geht und kommt jeder, wohin er es kann. Brot ist der Erde Frucht, doch ist's vom Lichte gesegnet. Und vom donnernden Gott kommet die Freude des Weins. Darum denken wir auch dabei der Himmlischen, die sonst da gewesen und die kehren in richtiger Zeit. Darum singen sie auch mit Ernst, die Sänger, den Wein Gott, und nicht eitel erdacht tönet dem Alten das Lob. Sie sagen mit Recht, er söhne den Tag mit der Nacht aus, führe des Himmels Gestirn ewig hinunter, hinauf, allzeit froh wie das Laub der immer grünenden Fichte, das er liebt, und der Kranz, den er von Efeu gewählt, weil er bleibet, und selbst die Spur der entflohenen Götter Götterlosen hinab unter das Finstere bringt. Was der alten Gesang von Kindern Gottes Geweis sagt, siehe, wir sind es. Wir, Frucht von Hesperien ist's, wunderbar und genau ist's als an Menschen erfüllet, glaube, wer es geprüft. Aber so vieles geschieht, keines wirket, denn wir sind herzlos, Schatten, bis unser Vater Äther erkannt jeden und allen gehört.